Eine Woche später brachte Sharon abends Schweinekoteletts auf den Tisch und sagte ihrer Familie, die solle man genießen. Kostet jeden Bissen, drückte sie es aus. Es wird nämlich eine Weile keine Koteletts mehr geben, Speckstreifen zum Frühstück auch nicht. Die Schlachthäuser machen dicht, weil fast alle, die da arbeiten, das Virus haben. Die Preise gehen durch die Decke. »Ein Tag, an dem keine Schweine starben«, rief Roxy aus, während sie an ihrem Kotelett säbelte. »Was soll das denn heißen?«, fragte Vater. »Das ist ein Buch. Ich habe ein Referat drüber gehalten und sogar eine gute Note dafür gekriegt.« Sie steckte sich einen Bissen in den Mund und wandte sich grinsend an Willy. »Na, hast du in letzter Zeit irgendwelche guten Fibeln für Erstklässler gelesen?« »Was ist denn eine Fibel?«, fragte Willy. »Lass ihn in Frieden«, sagte Mutter. Vater hatte gerade einen Vogelhäuschenfimmel, ein Geschenkeladen in der Stadt nahm die Dinger in Kommission und hatte tatsächlich schon einige verkauft. Nach dem Abendessen verschwand er in seiner kleinen Werkstatt in der Garage, um ein weiteres zu basteln. Mutter und Roxy gingen in die Küche, um abzuwaschen und zu plaudern. Willys Aufgabe war es, den Tisch abzuräumen. Als das erledigt war, ging er zu Opa ins Zimmer. James Fiedler war jetzt nur noch ein Skelett mit einem von Haut umhüllten Schädelgesicht. Wenn die Würmer in seinen Sarg gelangen, dachte Willy, finden sie nicht viel zu fressen. Der Krankenzimmergeruch war noch vorhanden, aber der Geruch von dahinsiechendem Opa schien fast verschwunden zu sein. Opa hob die Hand und winkte Willy zu sich. Als der sich ans Bett setzte, winkte Opa ihn weiter zu sich heran. »Das ist er«, flüsterte er, »mein großer Tag.« Willy rutschte mit dem Sessel näher. Er sah Opa in die Augen. »Wie ist es?« »Gut«, hauchte Opa. Willy fragte sich, ob er in Opas Augen wohl immer kleiner und undeutlicher wurde. Das hatte er einmal in einem Film gesehen. »Komm näher.« Da Willy mit dem Sessel nicht noch näher heranrutschen konnte, beugte er sich so tief vor, dass er fast Opas verdorrte Lippen küsste. »Ich will zuschauen, wie du gehst. Ich will das Letzte sein, was du siehst.« »Ich will zuschauen, wie du gehst«, wiederholte Opa. »Ich will das Letzte sein, was du siehst.« Er hob wieder eine Hand und packte Willy mit erstaunlicher Kraft am Nacken. Die Nägel gruben sich in die Haut. Er zog ihn an sich. »Du willst den Tod? Dann hol dir einen Mund voll!« Einige Minuten später blieb Willy vor der Küchentür stehen und lauschte. »Morgen bringen wir ihn ins Krankenhaus«, sagte Sharon. Sie hörte sich an, als wäre sie den Tränen nah. »Es ist mir egal, was es kostet. Ich schaffe das einfach nicht mehr.« Roxy murmelte irgendwelche mitfühlenden Worte. Willy betrat die Küche. »Ihr müsst ihn nicht ins Krankenhaus bringen«, sagte er. »Er ist gerade gestorben.« Die beiden wandten sich zu ihm um und starrten ihn mit einem identischen Ausdruck von Betroffenheit und aufkeimender Hoffnung an. »Bist du dir da sicher?«, fragte Mutter. »Ja«, sagte Willy und strich sich mit dem Zeigefinger über die Haut zwischen Lippe und Nase.